Einheit 7 Übungen. Ü1. Aussage 1. Mein Name ist Klaus Müller. Ich arbeite bei der Commerzbank. Aussage 2. Ich arbeite bei der Leipziger Volkszeitung. Das ist eine große Zeitung in Sachsen. Aussage 3. Ich heiße Bettina Kraus. Ich studiere Englisch an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Aussage 4. Ich bin Verlagskaufmann und arbeite bei Cornelsen. Der Cornelsen Verlag macht Bücher für Schulen. Aussage 5. Herbert Stern arbeitet im Krankenhaus. Er ist Arzt. Er arbeitet oft nachts.